US-Präsident Saddam Hussein heute erneut die Unnachgiebigkeit seines Landes in der Kuwait-Krise bekräftigt. Irak habe auch Vorbereitungen getroffen, den Sanktionen Jahre standhalten zu können. Hussein betonte, sein Land werde in einem Kriege nicht allein stehen. Die Unterstützung in der arabischen Welt für den Irak habe zugenommen, sagte der irakische Präsident. Der Informationsminister des Landes, Yassim, erklärte jordanischen Journalisten, für den Fall eines Krieges plane Irak, alle Ölfelder in der Region zu zerstören. Irak wird alle Waffen, die zur Verfügung stehen, einsetzen, um einem Angriff zu begegnen, fügte Yassim hinzu. Dies ist ein erneuter Hinweis, dass Irak den Einsatz von Raketen gegen die in Saudi-Arabien gelegenen Ölfelder und den Einsatz chemischer Waffen gegen die in Saudi-Arabien stationierten US-Truppen plant. Die US-Streitkräfte haben in der Wüste Antiraketenraketen des Typs Patriot in Stellung gebracht, um irakische Raketen abzuschießen. Am Nachmittag sind auch die ersten drei der 60 Fuchs-Spezialfahrzeuge in Saudi-Arabien eingetroffen, die zur Aufklärung im Falle des Einsatzes chemischer Waffen genutzt werden und die Bundesrepublik den US-Streitkräften zur Verfügung gestellt hat. Heute sind auch weitere ägyptische Soldaten nach Saudi-Arabien eingeflogen worden. Bis zum Wochenende werden 20.000 Ägypter in Saudi-Arabien stationiert sein. Eine weitere Verstärkung bis zu 35.000 Mann ist geplant. Vor dem Hintergrund der irakischen Unnachgiebigkeit und des anhaltenden Truppenaufmarsches in der Region haben die arabischen Kompromissbemühungen zur Lösung der Kuwait-Krise derzeit keine Aussichten auf Erfolg. Jordaniens König Hussein ist am Abend nach Amman zurückgekehrt. In Jordanien wird nicht damit gerechnet, dass der König in den kommenden Stunden nach Bagdad reist, um den irakischen Präsidenten Hussein zu überreden, die Invasionstruppen aus Kuwait abzuziehen. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass die tiefe Spaltung im arabischen Lager in den kommenden Wochen abnehmen dürfte. Eine Gruppe islamischer Politiker aus der arabischen Welt und aus asiatischen Staaten hat nach Gesprächen in Saudi-Arabien Hoffnungen geäußert, dass es doch noch eine friedliche Lösung des Konfliktes geben könne. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass Vermittlungsversuche noch längere Zeit benötigen, da die irakische Unnachgiebigkeit bis auf Weiteres anhalten wird. So ist auch nicht damit zu rechnen, dass der irakische Präsident Hussein in seiner Fernsehansprache an die US-Bevölkerung Kompromissbereitschaft zeigen wird. Irak hat bereits Kontakt mit den USA aufgenommen, um das Videoband mit der Hussein-Rede Vertretern der USA zu übergeben. Wir warten auf eine offizielle Antwort von der amerikanischen Administration, erklärte Informationsminister Yassim. Damit geht der Medienkrieg zwischen den Präsidenten der USA und Iraks weiter. Eine Botschaft von George Bush an das irakische Volk war am vergangenen Wochenende vom Fernsehen in Bagdad ausgestrahlt worden. Der Irak gerät auch in Asien zunehmend ins Abseits. Der Olympische Rat Asiens hat heute mit überwältigender Mehrheit beschlossen, den Irak von den bevorstehenden Asienspielen in Peking auszuschließen. Informationen dazu von Ludwig Tamm. Der Irak darf an den am Samstag beginnenden 11. Asiatischen Spielen nicht teilnehmen. Außerdem wird er wegen des Überfalls auf Kuwait aus dem Asiatischen Olympischen Komitee ausgeschlossen. Das entschieden in Chinas Hauptstadt die übrigen Mitglieder des Komitees. 27 sprachen sich für einen Ausschluss des Iraks aus, 3 waren dagegen, 5 enthielten sich der Stimme, eine Stimme war ungültig. Diese Entscheidung war erwartet worden, nachdem so gut wie alle Länder Asiens die brutale Aggression verurteilt hatten. Auch die Volksrepublik China, erstmals Gastgeber der Sportspiele, hat im Sicherheitsrat für die politische und wirtschaftliche Isolierung Bagdads gestimmt. Damit wurde Pekings Traum zerstört, erstmals alle asiatischen Länder zu vereinen. Vor einigen Tagen hatte bereits Jordanien wegen der Golfkrise seine Teilnahme abgesagt. Abzuwarten bleibt, ob das eine oder andere Land aus Protest gegen den Beschluss des Olympischen Komitees ebenfalls auf eine Beteiligung verzichtet. Wir wechseln den Schauplatz nach Warschau. Noch vor Weihnachten sollen unsere östlichen Nachbarn an die Wahlurnen, um einen neuen Staatspräsidenten zu wählen. So zumindest die Forderungen des Bürgerkomitees Solidarität heute vor Beginn der zweitägigen Parlamentsdebatte. Aus Warschau ein Bericht von Reinhold Vetter. Pünktlich um 9 Uhr begannen die Mitglieder des Sejm mit einer Debatte, deren Ergebnisse die politische Landschaft des Landes weitgehend verändern werden. Zu Beginn verlas der Vorsitzende einen Brief von Staatspräsident Wojciech Jaruzelski, in dem dieser das Parlament um eine Verkürzung seiner Amtszeit bittet. Wörtlich schreibt Jaruzelski: Die Absicht, den künftigen Staatspräsidenten nicht mehr durch die Nationalversammlung, sondern allgemein durch das Volk wählen zu lassen, findet mein Verständnis. Ich werte sie als Konsequenz des Demokratisierungsprozesses in unserem Land. Ich werde mein Amt dem so gewählten Nachfolger übergeben. Die Festlegung eines Termins für die Präsidentenwahl gehört zu den Themen der jetzigen Parlamentsdebatte. Aus den heutigen Reden lässt sich entnehmen, dass die Wahl noch in diesem Jahr stattfinden wird. Des Weiteren geht es um eine Änderung des Wahlmodus und auch einen Termin für die nächsten vorgezogenen Parlamentswahlen. Denn die heutige Zusammensetzung des Parlaments entspricht den prozentualen Festlegungen bei den Verhandlungen am runden Tisch, nicht aber wirklich freien Wahlen. Für die Fraktion der Solidarität sagte Bronisław Geremek, der Sejm als höchstes gesetzgeberisches Organ müsse die Meinungen der Gesellschaft repräsentieren. Geremeks Fraktion ist die einzige, die für ein Mischsystem aus Mehrheits- und Verhältniswahl eintritt. Alle anderen Gruppierungen plädieren für ein reines Verhältniswahlrecht. Die Parlamentswahlen, so die Haupttendenz in den bisherigen Redebeiträgen, werden wahrscheinlich im Frühjahr 1991 stattfinden. Schließlich stellt sich das Problem einer neuen Verfassung, da die jetzige, allerdings im vergangenen Jahr schon leicht geänderte Konstitution noch aus den Zeiten der polnischen Volksdemokratie stammt. Aufgrund der Bestimmungen in dieser Verfassung verfügt der Präsident über weitreichende exekutive und repräsentative Zuständigkeiten. So kann er zum Beispiel die Gegenzeichnung von Gesetzen verweigern und sie zur Neubehandlung an den Sejm zurücküberweisen. Im Falle einer, wie es heißt, Gefährdung der Sicherheit des Staates kann er für 3 Monate den Ausnahmezustand verhängen. Geht es nach Lech Wałęsa, dann wird sich an diesen Bestimmungen nichts ändern. Jene Gruppierungen, die eine mögliche Präsidentschaft vom Premier Tadeusz Mazowiecki unterstützen, plädieren eher für einen Status, der dem des Bundespräsidenten vergleichbar ist. Bislang ist fraglich, ob vor der Präsidentenwahl auch eine inhaltliche Änderung der Verfassung gewährleistet werden kann. Der Vorsitzende des Sejm sagte zu diesem Problem, ich halte es für fragwürdig, Kandidaturen für das Amt des Präsidenten zu besprechen, ohne vorher dessen Befugnisse und Rolle im Staat entsprechend der Mehrheitsmeinung festzulegen. Die Person muss für eine bestimmte Funktion gewählt werden. Man darf nicht die Funktion einem bestimmten Kandidaten anpassen. Außerdem ist es reichlich fragwürdig, die Verfassung durch das jetzige Parlament ändern zu lassen, von dem man gleichzeitig sagt, dass es nicht aus freien Wahlen hervorgegangen sei. Die sauberste Lösung wäre, die Verfassungsänderung und die Wahl des Präsidenten auf die Zeit nach den Parlamentsneuwahlen zu verlegen. Dieser Zeitplan aber widerspräche der Stimmung in der Bevölkerung und auch den Absichten Lech Wałęsas sowie der ihn unterstützenden Gruppierungen. Im Laufe der heutigen Debatte stellte sich erneut heraus, dass die Bauernpartei PSL ihre politische Unterstützung für das Kabinett von Premier Mazowiecki aufgegeben hat. Damit ist die parlamentarische Basis dieser Regierung weiter abgebröckelt. Im väterlichen Terrorregime war er der Kronprinz. Jetzt steht er in Rumänien vor Gericht. Die Rede ist von Nico Ceaușescu. Hören Sie dazu einen Prozessbericht von Thomas Gerlach. Nico Ceaușescu, der Kronprinz, hatte verschiedene Stationen auf der Karriereleiter durchlaufen. Zuletzt war er in Sibiu, dem früheren Hermannstadt, regionaler Parteichef gewesen. In dieser Eigenschaft habe er am 22. Dezember vergangenen Jahres den Befehl erteilt, auf Demonstranten zu feuern. Das ist die Anklage, die formal juristisch auf Völkermord lautet. Vor den Schranken des Gerichts in Sibiu hat Nico Ceaușescu die ihm angelasteten Befehle bestritten, unter anderem mit der Aussage, zum Zeitpunkt der Erschießungen bereits in Bukarest gewesen zu sein. Prominente Zeugen, darunter der seit kurzem ebenfalls angeklagte General Vlad, ehemaliger Chef des Geheimdienstes Securitate, hatten zugunsten Nico Ceaușescus ausgesagt. Vlad gab zu Protokoll, der Angeklagte habe den Einsatz von Sondertruppen nicht angeordnet. Und der frühere stellvertretende Armeechef von Sibiu sagte aus, niemand habe einen Befehl geben müssen, weil die Soldaten in Selbstverteidigung jederzeit schießen durften. Sein Vorgesetzter hat gegen Nico Ceaușescu ausgesagt. Die Verteidigung hat jedenfalls dafür plädiert, den Vorwurf des Völkermordes fallen zu lassen und ihren Mandanten lediglich wegen illegalen Waffenbesitzes zu verurteilen. So widersprüchlich die Zeugenaussagen in diesem Verfahren waren, so abweichend waren auch die Angaben über die Opfer von damals. Festzustehen scheint, dass etwa 80 bis 100 Demonstranten in Sibiu während der Revolutionstage getötet worden sind. Folgt das Gericht der Anklage, dann drohen Nico Ceaușescu lange Jahre der Haft, im äußersten Fall sogar lebenslänglich. Sein Onkel Andruta, ein hoher Securitate-Offizier, kam im Sommer mit 15 Jahren vergleichsweise günstig davon. Nicu Ceaușescu, einem Lande überall bekannter Playboy, um dessen Leben sich eine Vielzahl unappetitlicher Geschichten ranken, hat bei der Mehrheit der Bevölkerung einen ganz schlechten Ruf. Er prasste, während das Volk hungern und frieren musste. In Schibiul hingegen hört man auch gute Worte über den Ceaușescu-Sohn, dem es dank seiner direkten familiären Drähte immer wieder gelungen war, im Bereich seiner politischen Verantwortung unübliche Vergünstigungen durchzusetzen. Ins Inland. Der endgültige Abtransport der 102.000 US-amerikanischen Giftgasgranaten aus dem Nordseehafen Nordenham wird sich vermutlich weiter hinauszögern. Windstärken bis zur Stärke 8 verhinderten bisher ein Auslaufen der beiden Schiffe. Einzelheiten dazu von Thomas Schwierzi. Im niedersächsischen Nordenham, wo eigentlich bereits gestern die beiden mit rund 100.000 Chemiewaffen beladenen US-Spezialschiffe ablegen sollten, wartet man weiter auf besseres Wetter. Denn kaum, dass der eine Sturm über der Nordsee und über dem Ärmelkanal abzuflauen beginnt, haben die Meteorologen schon wieder ein neues Tief ausgemacht. Es kommt von Schottland und soll erneut Orkanböen mit sich bringen. Während das deutsch-amerikanische Informationszentrum in Nordenham heute zunächst stets mitteilen ließ, die Schiffe könnten von einer Minute auf die andere in See stechen, kündigten die Verantwortlichen am späten Nachmittag an, zumindest bis zum frühen Morgen würden die Gopher State und die Flickertail State mit ihrer tödlichen Fracht an Bord nicht auf die Reise gen Südpazifik geschickt. Obwohl viele Nordenhammer Bürger eher auf ein Ende der Pressebelagerung als auf den Abtransport der Nervengase zu warten scheinen, sahen sich heute Umweltschutzverbände wie Greenpeace in ihren Befürchtungen bestätigt, Nordenham könne jetzt doch zu einer Art Zwischenlager der Giftgranaten werden. Eine solche Möglichkeit hatten die Organisatoren des Abtransportes stets verneint. Noch vor einem Monat antworteten sie auf Fragen, was denn bei stürmischem Wetter passiere, lapidar: man erwarte zu dieser Jahreszeit keine Stürme. Lies gerade lautstark das Studio. Nur ist hier Ruhe. Ja? Gut. Scharfe Worte aus dem Irak. Niemals, heißt es in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung, niemals werde sich der Irak aus Kuwait zurückziehen. Keine Chance, der Schlacht auszuweichen. Ulrich Tilgner, gehen Sie davon aus, dass Hussein das ernst macht? Oder ist das jetzt, was er jetzt da gerade mit dieser Rede ausgedrückt hat, mehr ein rhetorisches Anstacheln der Bevölkerung? Ich glaube, es ist beides. Frau Lauschko, auf der einen Seite will Irak keinen Zweifel daran lassen, dass keine Bereitschaft besteht, sich aus Kuwait zurückzuziehen und dass man bereit ist, einen langen Krieg in dieser Frage zu riskieren. Der irakische Präsident hat ja gestern erklärt, wenn es nötig sein sollte, werden wir 3, 4 oder 5 oder auch 6 Jahre kämpfen. Das ist ein Zeichen der Unnachgiebigkeit. Irak hat ja auch gedroht, die Ölfelder in der Region im Kriegsfalle zu zerstören. Und vor 3 Tagen kam ja die Ankündigung, dass man diesen Krieg in die Hauptstädte der westlichen Industrienationen tragen würde, falls es denn so weit kommen sollte. Das sind alles Drohungen des Iraks. Ich glaube, der Hintergrund ist, die irakische Führung möchte eine Debatte weltweit entfachen. Lohnt sich ein Krieg um Kuwait oder nicht? Man will eben erreichen, dass es doch mehr und mehr Kräfte, Politiker, ja vielleicht sogar Staaten gibt, die gegen einen solchen Krieg auftreten. Und damit die amerikanische Ankündigung im Falle des Nichtwirksamwerdens der Sanktionen doch andere Mittel einzusetzen, dass diese Möglichkeit blockiert wird. Der UNO-Generalsekretär hat diese Woche befürchtet, dass es zu einem Weltkrieg um den Golf kommen wird. Wenn Saddam jetzt so Worte gebraucht wie die letzte Schlacht und bis zum Ende, dann können Sie sich vorstellen, dass der UNO-Generalsekretär mit seinen Befürchtungen leider recht behält? Es ist durchaus vorstellbar. Ich glaube, man muss davon ausgehen, sollte es zu Kämpfen am Golf kommen, wird es eine fürchterliche Schlacht werden. Die Iraker werden mit Sicherheit Giftgas einsetzen. Die Iraker werden ihre Raketen einsetzen, nicht nur gegen Ölziele, sondern auch gegen Städte. Es ist ja immer so gewesen in der Vergangenheit, dass Irak betont hat, im Fall eines Krieges werde man auch Ziele in Israel angreifen. Ich glaube, diese ganzen Drohungen sind ernst gemeint. Sollte es zu Kämpfen kommen, wird es diese Entwicklung geben. Und ich glaube auch, dass der Irak nicht sehr schnell militärisch besiegbar ist. Selbst wenn jetzt 300.000 Soldaten in Saudi-Arabien und der Golfregion zusammengezogen worden sind, die irakische Armee ist hochgerüstet, 1 Million Mann stehen unter Waffen. Es gibt Kriegsfreiwillige, die derzeit trainiert werden. Das sind weitere Hunderttausende. Und ich glaube auch, die Sanktionen haben eben nicht die erhoffte Wirkung gebracht. Die Versorgungslage im Irak wird zwar schlechter, aber es gibt ja nach wie vor Vorräte, die Irak hat. Sie werden für die Armee gehortet, sie werden aber auch für den Notfall bereitgestellt, damit dann die Bevölkerung eben doch versorgt werden kann. Ich glaube, die Sanktionen werden erst sehr, sehr langfristige Wirkung zeigen. Und vor allen Dingen, der Stopp von Waffen- und Munitionslieferungen kann den Irak erst einmal überhaupt nicht treffen. Das Land ist hochgerüstet, das Land hat große Vorräte. Diese Vorräte sind im Golfkrieg und in den beiden Jahren danach angelegt worden. Von da aus kann der Irak mit Recht behaupten, dass er vorbereitet ist für eine sehr, sehr lange Auseinandersetzung. Sie sagen, der Irak ist nicht so schnell besiegbar. Gehen wir mal auf die andere Seite. Saudi-Arabien hat der Sowjetunion signalisiert, sowjetische Truppen im Land wären willkommen. Die amerikanische TV-Anstalt CBS meldet, die Amerikaner hätten sich darauf eingestellt, sehr viel länger am Golf zu bleiben, als Präsident Bush das ursprünglich angekündigt hatte. Glauben Sie denn, nach Ihrer Einschätzung der Situation dort, sind denn diese Truppen auf eine lange Belagerung eingestellt? Können die eine lange Belagerung aushalten, durchstehen? Ich glaube, es wird auf Seiten der ausländischen Truppen, die im Golf stationiert sind, wesentlich schwerer sein, langfristig eine Blockade Iraks aufrechtzuerhalten. Der Irak geht ja auch sehr gezielt darauf hin, die Situation im arabischen Lager zu spalten. Es hat ja gestern Vermittlungsbemühungen des jordanischen, des marokkanischen Königs und auch des algerischen Präsidenten gegeben. Und ich glaube, diese Erklärung von heute Nacht zielt auch darauf ab, jeden Vermittlungsversuch im arabischen Lager abzublocken. Irak möchte klare Front, auf der einen Seite die Unterstützung der Massen in der arabischen Welt, möglichst auch noch die Unterstützung einzelner Staaten. Man möchte gar nicht die Atmosphäre des Kompromisses aufkommen lassen. Und das ist der Hintergrund, auf dem dann eine lange Auseinandersetzung vorbereitet werden kann, die erst einmal sicherlich nur ein Nervenkrieg sein dürfte. So hat ja Irak heute Morgen gemeldet, dass zwei feindliche Flugzeuge in den Luftraum des Landes eingedrungen seien. Also dieser Nervenkrieg wird fortgesetzt und man möchte im Grunde die Truppen, die jetzt dort unter sehr schweren und auch völlig fremden Bedingungen zusammengezogen worden sind, ermüden und dann eventuell irgendeinmal in einer Auseinandersetzung die Unterstützung der arabischen Bevölkerung in den verschiedenen Ländern haben und eben auch eine Antikriegsfront in den Metropolen, das heißt Kritik an einem Krieg in der Sowjetunion, Kritik in der US-Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch Kritik in Europa. An den Börsen geht es abwärts. Seit Mitte Juli schon bröckeln die Kurse und seit Anfang August, seit Husseins Einmarsch in Kuwait, geht es dramatisch abwärts. Um fast 30% sind in den letzten Wochen die Kurse abgesackt. Dieter Kochanski an der Frankfurter Börse, wie ist im Moment präzise der Stand? Ja, im Moment der genaue Stand der deutsche Aktienindex, also das Kursbarometer der umsatzstarken Standardwerte, hat sich um 19,58, genauer gesagt um 20,58 Punkte ermäßigt. Das ist ein heutiger Rückgang bis jetzt, bis zur Minute von 1,5%. Nach einem Rückgang, das muss man korrekterweise sagen, der vorübergehend bei 40 Punkten, ja, Sie haben richtig gehört, bei 40 Punkten lag, gab es vor etwa einer halben Stunde eine Aufholjagd und damit wurden bis jetzt etwa die Hälfte der Kursrückgänge wieder wettgemacht. Wie es bis zum Schluss aussieht, das kann man natürlich noch nicht sagen. Die Kurse gehen runter. Gibt es außer der Unruhe im Golfgebiet noch andere Gründe für diese Entwicklung? Nein, das ist natürlich der Hauptgrund, dass es weiter am Golf kriselt. So hieß es heute Morgen in Gesprächen mit Börsianern. Man fürchtet, dass es dort doch zu einem Waffengang komme. Und wenn es dort unten Krieg gäbe, dann bedeutete das, dass dort die Ölfelder, die immensen Ölfelder, muss man korrekterweise sagen, in Gefahr sind. Es hieß ja auch von irakischer Seite, dass man bereit und imstande wäre, alle Ölfelder im Golf, in der Golfregion zu bombardieren. Und was das für die westliche Welt bedeutet, kann sich jeder ausmalen. Ist es so, dass zum Beispiel Saudis und Kuwaits jetzt Aktien verkaufen und dass dadurch ein bisschen Einfluss... Ja, und schon seit einigen Tagen dabei, ihre Aktienbestände zu versilbern. Das geschieht in der Regel über London, wo ja die Exilregierung der Kuwaitis sitzt, wo die Saudis seit Jahr und Tag sitzen. Das heißt, aus London kommen immer wieder neue Orders, Verkauforders. hier nach Frankfurt. Frankfurt ist ja dafür bekannt, dass man innerhalb zweier Tage an sein Geld herankommt. Das ist einzig in der Welt und deshalb liegt es nahe, dass, wenn man Geld benötigt, dass man hier nach Frankfurt kommt und dort seine Aktienbestände verkauft. Herr Kochanski, die Finanzierung Deutschlands ist ein wichtiges Gesprächsthema in diesen Tagen. Es wird geredet über neue Kredite, die aufgenommen werden müssen. Das würde wiederum zu Zinssteigerungen führen. Spielen die Ängste vor Zinssteigerungen im Zusammenhang mit der Finanzierung Deutschlands auch eine Rolle bei diesen Aktienmärkten? Sie haben eine Rolle gespielt. Das ist etwa 3-4 Wochen her. Man kennt ja die Zahlen, die immer wieder aufs Neue nach oben korrigiert wurden. Und die Zinssteigerungen, die Sie angedeutet haben, die sind natürlich bereits schon im Vorfeld erfolgt. Mittlerweile liegt das Zinsniveau bei über 9% und hat sich dort mittlerweile eingehakt, eingefressen, eingegraben. Da ändert sich mittlerweile nichts, fragt man die Börsianer hier auf dem Aktienmarkt, woran es denn tatsächlich liege, dass der Aktienmarkt so schwach sei. Da kommt immer wieder die Golfkrise, Angst vor Krieg, und in den Hintergrund getreten ist die Angst vor steigenden Zinsen. Man liegt mittlerweile auf einem derartig hohen Niveau, dass man davon ausgeht, dass es nicht noch weiter geht, nach oben geht. Abwärtstrend an den Börsen, geht das denn so weiter eben? Wie lange kann das denn noch so weitergehen? Ja, es kann natürlich so lange weitergehen, rein theoretisch, bis am Ende die Kurse bei Null liegen. Aber das ist natürlich nur blanke Theorie. Hier fragt man sich natürlich auch, wie lange das andauert. Solange es am Golf kriselt, das ist immer wieder die Antwort, die man auf diese Frage erhält, so lange ändere sich in der Tendenz hier nicht. Es gibt natürlich immer wieder Zukäufe. Mittlerweile ist das Kursniveau so niedrig, dass es natürlich den einen oder anderen reizt, jetzt einzusteigen, in der Hoffnung, dass irgendwann mal die Golfkrise beigelegt wird und dann die Aktien natürlich wieder steigen. Aber wann das sein wird, wann die Golfkrise aufgeklärt ist, wann sie beigelegt sein wird, das ist natürlich die große Frage. US-Präsident Bush hat bekräftigt, dass er weiterhin eine friedliche Lösung der Golfkrise anstrebt. Vor Journalisten in Washington drückte Bush gestern Abend gleichzeitig die Hoffnung aus, dass der irakische Staatschef Saddam Hussein unter dem Eindruck der von der UNO beschlossenen Sanktionen einer militärischen Konfrontation ausweichen werde. Der amerikanische Präsident gab zu verstehen, dass die USA bereit sein würden, Flugzeuge mit Fracht für den Irak abzufangen, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein Luftembargo gegen Bagdad beschließen sollte. Darüber will der Weltsicherheitsrat am Dienstag nächster Woche beraten. Der sowjetische Staatspräsident Gorbatschow hat angesichts der großen wirtschaftlichen Probleme der UdSSR mit der Einführung der Präsidialmacht gedroht. Zur Beendigung des wirtschaftlichen Niedergangs und um den Zusammenbruch von Recht und Ordnung zu verhindern, sei er möglicherweise gezwungen, die Herrschaft per Präsidialmacht einzuführen und die Aktivitäten aller Institutionen, einschließlich der Gewählten, zu beenden, erklärte Gorbatschow gestern vor dem obersten Sowjet in Moskau. Das Parlament hatte zuvor die Abstimmung über Wirtschaftsreformen auf die kommende Woche verschoben. Vertagt wurde auch die Entscheidung über zusätzliche Präsidentenvollmachten in der Wirtschafts- und Sozialpolitik für Gorbatschow. König Fahd hat damit in brutal unmissverständlicher Weise seinem Missfallen am pro-irakischen Kurs seines jordanischen Amtsbruders Hussein ganz allgemein und an zwei jordanischen Affronts gegen Saudi-Arabien im besonderen Ausdruck gegeben. So hat König Hussein von Jordanien indirekten Anspruch auf den saudischen Thron erhoben, als er sich Mitte August von einer Parlamentarierdelegation als Scharif, als Edler anreden ließ. Ein Titel, der ihm als direktem Nachkommen des Propheten Mohammed zwar zusteht, der in diesem Fall jedoch auf seinen Urgroßvater Scharif Hussein als den letzten Hüter der heiligen Stätten Mekka und Medina hinwies. Auf Scharif Hussein, der 1924 mit dem gesamten Hause Haschem von den saudischen Usurpatoren aus ihrer angestammten Heimat in der heutigen westsaudischen Provinz des Hedschas vertrieben worden war. Abgesehen von solchen dynastischen Eifersüchteleien wurden König Fahd heute vor einer Woche jedoch handfeste Gründe für seine wirtschaftlichen Repressalien gegen Jordanien geliefert, als unter König Husseins Schirmherrschaft in Amman eine Konferenz von 150 Palästinenser und arabischen Linksorganisationen stattfand, bei der offen zum Sturz der saudischen Monarchie und zu Terroranschlägen auf westliche Einrichtungen in der gesamten Welt aufgerufen worden war. Westliche Diplomaten in der jordanischen Hauptstadt fragten sich besorgt, wie der sich sonst so instinktsichere Monarch für ein solches Unternehmen hatte hergeben können. Zwar haben die Saudis dementiert, dass vor kurzem über 50 Jordanier ausgewiesen worden seien. Ohne Zweifel aber werden die über 100.000 Untertanen König Husseins, die derzeit noch in Saudi-Arabien tätig sind, König Fahds Verärgerung ebenso zu spüren bekommen wie die über 1 Million Jemeniten, die bisher von all jenen peniblen bürokratischen Auflagen hinsichtlich der Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis befreit waren, die das Leben der Ausländer hier im Wahhabitenkönigreich so schwer machen. Den Bürgern des Jemen, dessen pro-irakische Regierung letzthin andeutungsweise wieder Territorialansprüche auf die südwestsaudische Asir-Provinz erhoben hat, wurden dieser Tage jedenfalls alle Privilegien gestrichen. Bleiben die nahezu 300.000 Palästinenser, die bisher noch immer ihr Auskommen in Saudi-Arabien finden und dies vermutlich auch künftig tun werden. Als sei die Kirche unmittelbar an der Revolution des vergangenen Herbstes beteiligt gewesen. Die christlichen Kirchen in der Bundesrepublik haben zum Beginn der Woche der ausländischen Mitbürger die Deutschen aufgerufen, sich für ein gleichberechtigtes Zusammenleben und für Ausländerfreundlichkeit einzusetzen. Die politischen Umwälzungen hätten Ängste um Arbeit oder Wohnung geweckt. Angst aber könne leicht zu Radikalisierung führen, die sich oft gegen Fremde richte. Die vorletzte Hürde für den Einigungsvertrag räumte das Bundesverfassungsgericht aus dem Weg. Am Dienstag wies es die Klage von 8 Unionsabgeordneten gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze als offensichtlich unbegründet zurück. Danach waren Volkskammer, Bundestag und schließlich als letztes parlamentarisches Gremium der Bundesrat gefragt. In Bonn machten Regierung und Opposition noch einmal ihre unterschiedlichen Auffassungen über die Finanzierung der Einheit deutlich. Sind Steuererhöhungen notwendig oder nicht? Und in der Volkskammer kritisierte die SPD, dass vor allem die Fragen der Landwirtschaft, des Zivildienstes und des Rundfunküberleitungsgesetzes nur unbefriedigend geregelt seien. Dennoch stimmte die SPD in allen Parlamenten mit den Regierungsparteien für den Einigungsvertrag. Feierlich klang die Debatte aus. Namentlich mit Ja hatten 442 Abgeordnete dem Einigungsvertrag zugestimmt, 47 stimmten mit Nein, es gab 3 Enthaltungen. Die Grünen entzogen sich dem gefühlvollen Ausklang nach dem mehr als 11 Stunden dauernden Schlagabtausch. Unangefochten im Licht stand der Außenminister. Seine Politik fand allgemein Zustimmung bis Anerkennung. Das Vereinigte Deutschland wird größeres Gewicht haben. Wir wissen, dass die Völker Europas sich die Frage stellen, wie wir Deutschen dieses größere Gewicht nutzen werden. Es kann darauf nur eine Antwort geben. Mit diesem größeren Gewicht streben wir nicht nach mehr Macht. Wohl aber sind wir uns der größeren Verantwortung bewusst, die daraus erwächst. Helmut Kohl ließ seine Position von Wolfgang Schäuble vertreten und der bot dem Herausforderer und Kanzlerkandidaten aus dem Saarland, Oskar Lafontaine, Paroli, als es wieder um die Kosten der Einheit ging. Die große Mehrheit der Bevölkerung weiß, dass sie dann, wenn erklärt wird, es gibt keine Steuererhöhung nach dem Wahltermin, belogen wird und geleimt werden soll. Lernen Sie doch aus den Fehlern der Vergangenheit und haben Sie den Mut, Herr Bundeskanzler, vor die Bevölkerung zu treten und zu sagen, ich habe mich, als es um die Einschätzung der Kosten der Einheit ging, gewaltig geirrt. Ich sage jetzt der Wahrheit zuliebe, Steuererhöhungen sind unvermeidlich, wenn wir die Einheit finanzieren wollen. Herr Lafontaine, vielleicht damit Sie beim nächsten Debattenbeitrag dann nicht vergessen, gebe ich Ihnen den Rat, sagen Sie in Ihren Reden einmal Ja zur Einheit. Das haben Sie nämlich vergessen zu sagen. Wer nur in einer Rede im ersten Teil beschreibt, dass den Menschen in der DDR zu schlecht geht und im zweiten Teil beschreibt, dass die Menschen in der Bundesrepublik zu viel zu bezahlen haben, der hat die Aufgabe nicht begriffen, um die es gilt, die Menschen nach über 40 Jahren Teilung wieder in einem einen Deutschland zusammenzuführen. Von den Grünen war bekannt, dass sie sich gegen den Einigungsvertrag demonstrativ sperren würden. Ihnen geht alles zu schnell, die sozialen Lasten seien ungerecht verteilt, die Revolution... Einheitsvertrag. Dieser Einheitsvertrag liest sich wie eine Liste verpasster Chancen. Im alten Gebäude des Zentralkomitees, dem gefürchteten Machtzentrum des SED-Staates, tagte die Volkskammer, nachdem die Asbestverseuchung sie aus dem Palast der Republik vertrieben hatte. Im alten Leninsaal fiel ihre letzte historische Entscheidung, die Verabschiedung des Einigungsvertrages, der auch das Ende dieses Parlaments bedeutet. Ja, haben gestimmt 299 Abgeordnete. Damit war klar, die notwendige Zweidrittelmehrheit war erreicht. Der deutschen Einheit steht in der DDR nichts mehr im Wege. Applaus für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Krause, den Chefunterhändler der Regierung. In der Debatte hatte es auch viele kritische Töne gegeben. Erwartungsgemäß lehnte die PDS den Vertrag ab. Dieser einseitige Kohlsche Weg zum Anschluss der DDR, bei denen Bürgerinteressen klein und die Interessen der NATO und der Konzerne groß beschrieben wurden, kann unmöglich unsere Zustimmung finden. Aber auch die Abgeordneten vom Bündnis 90, die Vorkämpfer beim Sturz des SED-Regimes im letzten Herbst, waren gegen den Vertrag. Ich will die Einheit Deutschlands und ich habe engagiert dafür gearbeitet. Aber dieser Vertrag, meine Damen und Herren, hat in seiner endgültigen Fassung so wesentliche Mängel, dass er in vielen den Bürgerinnen und Bürgern, denen ich Rechenschaft schuldig bin, schadet. Die SPD kritisierte, dass das Parlament in vielen Fragen übergangen und in den Verhandlungen längst nicht alles erreicht worden sei, was möglich war. Trotzdem stimmte sie zu. Alles in allem ist dieser Einigungsvertrag also kein Anlass zum Jubeln, aber auch kein Anlass zum Jammern. Wir freuen uns auch auf Deutschland, aber nicht auf Deutschland, wie es ist oder war. Das muss man zur Präzisierung halber sagen, sondern wie es werden soll. Auch über der letzten ordentlichen Sitzung der Volkskammer lagen die Schatten der Stasi. Eine Abordnung der Besetzer der früheren Stasi-Zentrale drängte ins Parlament und protestierte noch einmal dagegen, dass der Umgang mit den Stasi-Akten nicht geregelt ist. Die Mitglieder der Bürgerbewegungen fordern nach wie vor das Recht der Betroffenen auf Einsicht in die Akten ihrer früheren Verfolger. Zum Sonderbeauftragten für den weiteren Umgang mit den Stasi-Akten wählte die Volkskammer den Rostocker Pfarrer Joachim Glauck. Er gehört dem neuen Forum an. Die zunächst geplante Amnestie für ehemalige DDR-Spione, die sich keine schweren Verbrechen schuldig gemacht haben, wird es vorerst nicht geben. Erst das neue gesamtdeutsche Parlament soll einen solchen Gesetzesentwurf beraten. Damit müssten nach dem 3. Oktober eigentlich etwa 8000 Haftbefehle vollstreckt werden. Dies aber ist wohl eher unwahrscheinlich. Innenminister Schäuble rechnet damit, dass die Vollstreckung zunächst aufgeschoben wird. Beispiele für das, was die DDR als erhaltenswerte Einrichtungen ins vereinte Deutschland einzubringen hat, gibt es eine ganze Menge. Dazu gehört auch das Abfallentsorgungssystem Zero. Doch mit dem wachsenden Westeinfluss ließ die Bereitschaft der DDR-Bürger, Hausmüll einzusammeln und abzuliefern, dramatisch nach. Ost-Berlin und der Müll. Mit den Westwaren kommen die Westverpackungen, hier liegen sie nun. Die Hälfte der geordneten Deponien in der DDR ist übervoll, von den 15.000 wilden Kippen ganz zu schweigen. Doch für die Müllexplosion gibt es noch einen Grund. Das Zero-System ist zusammengebrochen. Früher gab es überall in den Wohngebieten die Sekundärrohstofferfassung. Im Neubaugebiet wie hier in Berlin-Hohenschönhausen gleich von Anfang an mitgeplant. Für Textilien, Altglas, Schrott, selbst für Bettfedern wurde gut gezahlt. Die Altmaterialien schickte Zero an die Hersteller zurück. Der Staat sparte damit kostbare Devisen für die Rohstoffe. Die Bürger, Schulkinder und Hausgemeinschaften hatten ein erfreuliches Nebeneinkommen. Jetzt ist Zero eine GmbH und kann nur noch für Metall- und Altkleider Pfennigbeträge zahlen, wenn auch noch alles andere angenommen wird. Früher landete knapp die Hälfte des DDR-Mülls bei Zero. Und noch heute sortieren die Bürger sorgsam vor und bündeln Papier getrennt nach Büchern, Zeitschriften und Zeitungen. Dieselbe Ordnung herrscht auch beim Glas. Doch auf dem offenen Markt gibt es jetzt Altglas und Altpapier in Hülle und Fülle. Und der DDR-Produzent kauft heute seine Altmaterialien lieber im Westen zum 10. Teil des Preises, den er früher vom Staat verordnet Zero bezahlen musste. Verblüffend ist, wie sorgsam noch heute in den Annahmestellen die Altstoffe getrennt werden. Aluminiumverschlüsse in den einen, Blechverschlüsse in den anderen Behälter, auch wenn es dafür nichts mehr gibt. Früher standen am Nachmittag auch hier bei der Zero in Pankow lange Schlangen, jetzt kommen nur noch wenige. In Bonn war das System immer gelobt worden und die DDR-Regierung versuchte es mit Subventionen zu stützen. Jetzt heißt es, die Zero soll die Annahmestellen schließen und dafür die Container aufbauen.